Okay. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى الله segen heil seinen Propheten Muhammad und auf seine Freunde und all diejenigen, die in seine Fußstapfen treten bis an den Tag, an dem kein Vater für die Sünde seines Sohnes aufkommen wird, noch ein Sohn für die Sünde seines Vaters. Nachdem wir im letzten Mal über Salat al-Witr gesprochen haben, passt es, dass wir jetzt sprechen über etwas, was ähnliches oder was zusammenhängt mit Salat al-Witr, und zwar Salat al-Tarawih. Warum hängt es eine mit anderen gut zusammen? Weil beide Gebete werden zur gleichen Zeit verrichtet. Ja? Und die einen Gebete nennt man Salat al-Witr, beziehungsweise die Rak'at vorher, weil sie außerhalb vom Ramadan verrichtet werden. Und Salat al-Tarawih sind die gleichen Gebete, die speziell im Ramadan verrichtet werden. Zu dem, was Allah subhanahu wa ta'ala gesetzlich gemacht hat, und zu denjenigen Sunnan des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gehört es, dass er im Ramadan Salat al-Tarawih verrichtet. Und es ist eine Sunna mu'akkada. Es ist eine Sunna, die man auf keinen Fall auslassen sollte. Und das Wort Tarawih bedeutet im Arabischen oder kommt vom Wort her sich ausruhen. Und man sagt, es wird Tarawih genannt, weil die Menschen, wenn sie Tarawih beten sie Tarawih lange. Sie lesen sehr viel Koran darin und ziehen das Gebet in die Länge und machen immer nach 4 Rak'at eine Pause. Ja? Das ist der Grund, warum es Tarawih heißt. Von Yastarih. Yastarih heißt auf Arabisch sich ausruhen. Das Beste ist, dass man Salat al-Tarawih in der Moschee macht. Und zwar in der Gemeinschaft. Der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam hat dieses Tarawih-Gebet in der Moschee für einige Nächte verrichtet. Einige Nächte lang hat er das Gebet in der Moschee verrichtet. Dann hat er das Gebet nicht in der Moschee verrichtet und ist zu Hause geblieben in einer Nacht, aus Angst davor, dass dieses Gebet zur Pflicht wird für die Muslime. Aisha radiallahu anha wa ardaha überliefert im Hadith in As-Sahihain. Und wenn wir sagen As-Sahihain, dann bedeutet es übersetzt die beiden Sahih-Werke, das heißt Bukhari und Muslim. Dass der Prophet sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam in der Moschee eines Tages das Tarawih-Gebet verrichtet hat und auch Leute mit ihm das Gebet verrichtet haben. Und danach, am nächsten Tag betet er wieder das Gebet. Und die Menschen wurden mehr. وَكَثُرَ النَّاسِ. Die Menschen wurden mehr. Und dann, in der dritten oder vierten Nacht, haben sie dann wieder auf ihn gewartet, auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und er ist nicht aus seinem Haus hinausgegangen, hat nicht mit ihnen gebetet. Und dann, als er aufgewacht ist am nächsten Tag, sagte er sallallahu alaihi wasallam ihnen, dass er schon gemerkt hat, dass sie auf ihn gewartet haben, sagte er: قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ فَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَنِّي خَشِيتُ أَن تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ. Ich habe sehr wohl gesehen, was ihr gemacht habt. Das Einzige, was mich daran gehindert hat, dass ich zu euch hinauskomme, war, dass ich Angst hatte, dass es für euch zur Pflicht wird. Und das war im Ramadan. Und nachdem die Sahaba radiallahu anhum, also nachdem der Prophet sallallahu alaihi wasallam gestorben ist, gab es keinen Grund mehr, dass man diese Gebete nur noch zu Hause verrichten hätte sollen. Ja? Und deswegen war das die Sunna von Umar ibn Khattab radiallahu anhu arda, dass die Muslime sich nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam dann wieder gesammelt haben hinter einem Imam. Er radiallahu anhu hat gesehen, dass die Menschen, jeder betet alleine hinter einem extra Imam. In einer Stadt vielleicht 10, 15 Leute beten, jede eigene Jama'a. Und er hat gesagt, jetzt können die Leute wieder zusammen beten. Warum? Weil die Angst, dass es hätte Pflicht werden können, ist nicht mehr gegeben. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist gestorben. Die Verbindung zur Offenbarung ist unterbrochen und wird nicht mehr hergestellt werden. Und deswegen wird es auch nicht mehr verändert werden, diese Regelung. Ja? Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat über dieses Tarawih-Gebet mehrere Sachen gesagt, die über die Vollzügigkeit dieses Gebetes zum Ausdruck bringen. Zum einen sagte er sallallahu alaihi wasallam: Man qama ma'a al-imami hatta yansarif, kutiba lahu qiyamu layla. Wer mit dem Imam bleibt, also betet, bis er weggeht, dem wird die Tat niedergeschrieben, als hätte er die ganze Nacht gebetet. Bei Ramadan, im Ramadan, mit Tarawih-Gebet. Man betet vom Anfang bis zum Ende, dann wird einem die Belohnung niedergeschrieben, als hätte man die ganze Nacht gebetet. Und das ist natürlich eine gewaltige also Gunsterweisung von Allah subhanahu wa ta'ala. Wer von uns kann eine ganze Nacht lang durchbeten? Ja, die wenigsten können das. Und ebenso sagte der Prophet sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, man qama ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Der Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim. Wer im Ramadan betet, daran glaubend, dass es also Pflicht ist, das Fasten darin, und daran glaubend, dass er dafür belohnt wird, wa ihtisaban, und nach Belohnung von Allah strebend, dem werden seine gesamten Sünden vergeben. Dem werden seine gesamten vergangenen Sünden vergeben. Insofern ist es eine zweifellose Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, die man auf keinen Fall unterlassen sollte. Die Anzahl der Raka'at im Ramadan ist die gleiche Anzahl wie außerhalb von Ramadan. Und wir haben gesagt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam regelmäßig 11 oder 13 Raka'at zu beten pflegte. Und deswegen ist es am besten, wenn man sich an diese Sache hält, aber vergisst man, man darf nicht vergessen, dass die Art, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gebetet hat, war nicht, dass er diese 11 Raka'at innerhalb von 10 Minuten gebetet hat, mit Sicherheit nicht, ja, und hat sich dabei Zeit gelassen. Ja. Und deswegen sagen manche Gelehrte, dass wenn du viel beten willst, ja, oder du kannst zum Beispiel viele Raka'at beten und dich in jedem Raka'at kurz fassen, in jeder Raka'at kurz fassen. Oder du kannst weniger Raka'at beten und dich dabei lang fassen, wie du möchtest. Und die Sache ist also nicht so eng zu sehen, ja, weil alle vier Rechtsschulen erlauben, dass man mehr betet als 11 Raka'at. Alle vier Rechtsschulen erlauben, dass man mehr betet als 11 Raka'at. Und deswegen, wenn man der Überzeugung ist, dass das Tarawih-Gebet nur 11 Raka'at sind, dann, angenommen, man betet hinter einem Imam, der 23 Raka'at betet, oder 21 Raka'at betet, oder mehr oder weniger, ist es dann besser, dass man nach 11 Raka'at weggeht und nicht zu Ende betet mit dem Imam, oder besser gesagt nach 10 Raka'at und dann die 11 durch alleine betet, oder ist es besser, dass man mit dem Imam die 23 Raka'at betet? Die Antwort ist, das zweite ist besser, aufgrund der offensichtlichen Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass wenn man mit dem Imam betet von Anfang bis zum Ende, wird einem die Belohnung niedergeschrieben, als hätte man die ganze Nacht gebetet. Ja? Und wenn man vorher weggeht, wird einem das sicherlich nicht zugeschrieben. Und außerdem, wenn wir uns uneinig sind in Angelegenheiten in Fiqh, wo es wirklich verschiedene Meinungen geben darf, und wir würden jeder auf seiner Meinung beharren und nicht dem Imam folgen, ja, dann hätten wir eine Zersplitterung unter den Muslimen. Jeder würde so viele Rakat beten, wie wir von der überzeugt, einer wird 11, andere wird 13, andere wird weniger, andere wird mehr, und wir würden nicht hinter einem Imam mehr beten. Ja? Und das wäre eine Katastrophe. Deswegen, es gibt überhaupt keinen starken Beweis zu sagen, dass man nur 11 Rakat beten muss. Im Gegenteil, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sagte in einem unmissverständlichen Hadith, dass das Nachtgebet in zweier Raka'at-Abschnitten gebetet wird. Zwei Salam, zwei, dann Salam, zwei und dann Salam, so weiter. Man sagte, und wenn man dann befürchtet, dass die Fajr-Zeit eintritt, dann soll man eine Raka'at beten, dass eben die Zahl insgesamt ungerade ist. Ja? Und deswegen, und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat in keinem Hadith gesagt, dass man nur 11 Raka'at beten darf. Keinem Hadith hat er das gesagt, dass man nur 11 Raka'at beten darf. Sondern das Einzige, worauf sich diejenigen stützen, die gesagt haben, dass man nur 11 Raka'at beten darf, ist, dass er 11 Raka'at tatsächlich nur gebetet hat. Ja? Aber wir wissen, dass er auch 13 Raka'at gebetet hat. Ja? Wallahu ta'ala a'lam. Und über die Vorzüglichkeit des Nachtgebetes hat sogar Allah subhanahu wa ta'ala im Koran etwas gesagt. Allah hat diejenigen gelobt, deren Seiten sich von ihren Betten heben. In Surat As-Sajda, tatajafa junubuhum anil madaji'. Und das ist sicherlich eine große Belohnung. Okay. Insofern sagte zum Beispiel, nur wie wir wissen, Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, er sagte, وَلَهُ أَن يُصَلِّيَ 20 رَكَعَ. Man darf 20 Rakat beten. كَمَا هُوَ مَشْهُورٌ مِنْ مَذْهَبِ أَحْمَدْ وَالشَّافِعِي. Wie es im Madhab von Imam Ahmad al-Shafi'i ist. Und ebenso darf man 36 Rakat beten, wie es im Madhab von Imam Malik ist. Und man darf auch 11 Rakat beten oder 13 Rakat beten. All dies ist in Ordnung. Und dann sagt er, ob man viel Rakat betet oder wenig Rakat betet, hängt davon ab, wie lange man die einzelnen Rakat macht. Rahimahullah ta'ala. Ja? Und es ist überliefert worden über Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu arda, dass die Menschen zu seiner Zeit hat er Ubay ibn Ka'b angeordnet, dass er der Imam der Muslime sein soll und beten soll für sie. Und sie haben dann 20 Rakat gebetet. Und diese Überlieferung ist in Al-Muwatta und bei Al-Bayhaqi. Und diese Überlieferung ist da'if. Ja? Nur falls, weil viele Leute, die unterstützen sich auf diese Überlieferung. Ja? Und diese Überlieferung ist nicht sahih, sondern das Gegenteil ist sahih. Authentisch ist, dass Umar ibn Khattab angeordnet hat, dass sie 11 Rakat beten sollen. Ja? Entsprechend des Sunnah des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und das ist auch eher angebracht, dass einer Khalifa das anordnet, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam ebenfalls gemacht hat. Ja? Und wir sagen zweifellos, also wenn man lange beten möchte und sich an die Zahl 11 hält und die Art und Weise des Gebetes auch wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gebetet hat, das ist das Beste zweifellos. Okay? Nur angenommen, jemand hat 10 Rakat gebetet. Und er sagt, ich möchte aber noch weiter lesen, noch mehr beten. Okay? So würden wir dann sagen, nein, du darfst nicht weiter beten, du darfst nur noch ein Rakat beten. Also das widerspricht an ganz klar also der Weisheit dieser Scharia. Naam. Dann, worauf wir aber hinweisen möchten, also die Art und Weise, wie das Gebet verrichtet wird, ist das gleiche wie das Witr-Gebet, wie wir letztes Mal im letzten Unterricht gesprochen haben. Nur, wie steht es zum Beispiel darum, wenn man im Nachtgebet, das ist eine Angelegenheit, manche Imame beten 4 Rakaat, machen dann Salam, da beten sie 4 Rakaat, machen dann Salam, beten dann 3 Rakaat. Manche Gelehrte sagen, dass dies erlaubt ist und manche sagen, dass dies nicht erlaubt ist. Okay? Und diejenigen, die gesagt haben, dass es erlaubt ist, stützen sich darauf, dass Aisha, radiallahu anha wa ardaha, gesagt hat, kana an-Nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yusalli min al-layli arba'an. Der Prophet sallallahu alayhi wa sallam, sagt sie, hat in der Nacht 4 Rakaat gebetet. Und dann sagt sie, und frag nicht nach, wie wunderschön diese Gebete gewesen sind, oder wie wunderschön und wie unglaublich lang diese Rakaat gewesen sind. Frag nicht nach. Ja? Und dann sagte sie, und danach hat er wieder 4 Rakaat gebetet. Frag nicht nach, wie schön sie waren und wie lang sie waren. Okay? Und dann, dieser Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim. Die Gelehrten sagen, die offensichtliche Bedeutung dieses Hadithes ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam 4 Rakaat gebetet hat, dann Salam gemacht hat, und dann 4 Rakaat gebetet hat, und dann Salam gemacht hat. Okay? Und andere Gelehrte sagen, sie sagen, dieser Hadith wird erklärt durch die anderen Hadithe. Sie sagen, dieser Hadith wird erklärt durch die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, Salatul Layli Mathna Mathna. Das Nachtgebet wird in 2 Rakaat Abschnitten verrichtet. 2, 2, 2. Und sie sagen, dass Aisha radiallahu anha in diesem Hadith gemeint hat, dass es geredet hat von der Art und Weise des Gebetes. Deswegen hat sie gesagt, La tas'al an tulihinna husnihinna wa la an tulihin. Das heißt, frag nicht danach, wie schön die Gebete gewesen sind und wie lange er sie gezogen hat. Okay? Das heißt, sie hat gesprochen über die Art und Weise des Gebetes und nicht über die Anzahl der Rakaat. Ja? Und sie sagen, die anderen Hadithe, in denen der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, die Nachtgebete werden in 2 Abschnitten gebetet, schränken diese Hadith ein und erklären ihn und verdeutlichen ihn. Und Allah weiß am besten Bescheid. Wie dem auch sei, wenn man sich auf diesen Hadith stützt, es ist absolut unproblematisch. Ja? Auch wenn wir sagen, am besten ist, man verrichtet das Gebet in 2 Abschnitten, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, Salatul Layli Mathna Mathna. Trotzdem sollte ein Imam 4 Rakaat auf einmal beten, sagen wir nicht, was manche Imame Gelehrte gesagt haben, dass das Gebet ungültig ist, wenn man zu dritten Rakaat aufsteht. Das machen wir nicht. Okay? Sondern wir sagen, dass diese 4 Rakaat auf einmal verrichtet werden dürfen. Nur, was wir nicht machen, wenn wir 4 Rakaat auf einmal verrichten, wir bleiben nicht nach der zweiten Raka'a sitzen. Wir bleiben nicht nach der zweiten Raka'a sitzen, weil dies nicht in dem Hadith enthalten ist. Sie hat gesagt, er hat 4 Rakat gebetet und danach hat er nochmal 4 Rakat gebetet und sie hat nicht gesprochen von dieser Tashahhud nach der zweiten Rakat. Der Beweis dafür, dass die Tatsache, dass sie es nicht erwähnt hat, ein Beweis ist, dass man das nicht macht, ist, was wir im letzten Unterricht gesehen haben. Letzte Woche haben wir gesprochen über die Witr-Gebete und haben wir gesagt, eine Möglichkeit, das Witr-Gebet zu verrichten, ist, dass man 3 Rakat betet und dann den dritten Rakat Tashahhud macht. Und eine andere Möglichkeit ist, man 5 Rakat betet und dann den letzten Rakat Tashahhud macht. Und so weiter. Und da ist es detailliert beschrieben. Das heißt, wäre der Tashahhud bei diesen 4 Rakat in der zweiten Rakat da, dann gehen wir dann aus, Aisha radhiallahu anha, was gesagt hat. Ja? Aber wir können nicht davon ausgehen, weil sie es nicht gesagt hat, ist es da. Also, wallahu a'lam. Ja. Und wenn es so wäre, dann wäre es eher zum Beispiel auch angebracht gewesen zu sagen, es ist wie das Dhuhr-Gebet. Es ist wie das Dhuhr-Gebet, ja. Und beim Maghrib-Gebet wissen wir, dass wir das Witr-Gebet nicht so machen dürfen wie das Maghrib-Gebet. Ja? Deswegen Witr-Gebet verrichten wir nicht wie ein Maghrib-Gebet. Ja? Und das ist ausführlich. Deswegen, wie gesagt, also die Hadithe sind sehr detailliert. Und deswegen, weil es hier nicht überliefert ist, ist es am besten, dass man das nicht so macht. Ja. Aber was viel wichtiger ist als das, was wir jetzt erwähnt haben, Wallah, also sinngemäß, ist, dass wenn wir Tarawih-Gebet verrichten, Tarawih-Gebet ist ein Gebet, wenn wir schon, wir haben doch gesagt, Tarawih kommt vom Wort Yastarih, sich ausruhen, Raha, oder Istaraha, ja? Dann kann es ja nicht sein, dass das Gebet kurz ist. Normalerweise nicht, ja? Oder es kann schon gar nicht sein, dass die Gebete schnell verrichtet werden. Das geht nicht. Tarawih-Gebet ist ein Gebet, der Sinn davon ist, dass man lange betet, viel Koran liest, viel Tasbih macht, viel Dua macht im Sujud, im Ruku', wo auch immer. Das ist der Sinn von diesen Gebeten. Okay? Und wenn jemand dann schnell betet, sodass teilweise man nicht einmal die Fatiha hinter ihm lesen kann, ja, wie es leider in manchen Moscheen passiert, das ist auf jeden Fall gegen den Sinn von diesen Tarawih-Gebeten. Und deswegen jemand, der 23 Rakat betet, in einem so schnellen Tempo, da sagen wir ihm, bete lieber, und das meinen wir so, wie wir sagen, bete lieber ein Raka, langsam, mit Khushu', als deine ganzen 23 Rakat. Weil manche beten so schnell, dass sie nicht einmal in jeder Position kurz bleiben, sondern sie gehen Ruku' und wieder so hoch. Und sobald sie oben, gehen sie wieder runter. Das Salah ist ungültig. Das Salah, also wir wissen das vom Propheten, er hat uns das gesagt, dass solch ein Gebet ist ungültig. Das heißt, du hast die Bewegungen umsonst gemacht. Das heißt es auf Deutsch gesagt, ja. Das heißt, besser wäre, du hättest nicht gemacht. Weil du hast deine Zeit verschwendet. Das Einzige, was du gemacht hast, du hast Sport gemacht ein bisschen. Okay? Das ist alles. Und wirklich, also wenn wir uns das bewusst machen, dann geht uns ein Licht auf, inshallah. Man soll also beruhigten Herzens im Gebet sein. Man soll sich demütig, man soll im Gebet demütig sein. Man soll möglichst lang rezitieren, solange man eben kann. Ja? Und wie gesagt, es kann sein, dass wenig Gebete mit viel Khushu' besser sind als viel Gebete mit wenig Khushu'. Ja? Das kann sicherlich der Fall sein. Ja. Auch beim Koran lesen, wenn man Koran lesen möchte, manche Leute lesen schnell, das darf man, und manche Leute lesen langsam, darf man auch. Nur, man darf nicht so schnell lesen, dass man manche Buchstaben nicht mehr ausspricht, zum Beispiel. Ja? Weil manche Gelehrte sagen, es ist besser, man liest schnell, weil dann liest man viel Koran. Und andere sagen, man liest lieber langsam, weil dann liest man mit Khushu'. Und beides Ansichten sind in Ordnung, nur beides, wie es angebracht ist. Beides, wie es angebracht ist. Das heißt, wenn ich zum Beispiel den Koran wiederholen möchte, ja, und möchte jeden Tag ein Juz, 2 Ajza oder 3 Ajza wiederholen, ja, dann werde ich natürlich nicht langsam lesen. Dann werde ich schnell lesen. Ja. Und Wallahu ta'ala a'ala. Ja. Weil Allah subhanahu wa ta'ala hat diejenigen Menschen, kritisiert, die den Koran oder das Buch Allahs allgemein lesen, ohne dabei entweder danach zu handeln oder darüber nachzudenken. Er sagt subhanahu wa ta'ala, وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي. Unter ihnen gibt es Schriftunkundige, die die Schrift nicht kennen, sondern nur Wunschvorstellungen hegen. Wallahu ta'ala. Das heißt, sie lesen den Koran ohne zu verstehen. Sie lesen den Koran ohne zu verstehen. Ja, und das, der extremste Fall ist, manche Leute beten wenig Rakat und auch noch schnell. Dann am besten. Okay. Deswegen, ein Imam, wenn er vorbetet und er möchte wenig beten oder möchte schnell beten, dann soll er Allah fürchten und jemand anderes vorbeten lassen. Wenn er als Imam keine Zeit hat oder nicht die Geduld hat, lang zu beten, keiner zwingt dich, das Tarawih-Gebet zu beten. Keiner. Okay? Dann lass jemand anderes vorbeten. Damit, das heißt, lieber der Imam betet lang, als dass der Imam zu kurz betet. Weil wenn der Imam lang betet, jeder Mensch kann aufhören, wann er will. Es gibt aber immer Menschen, subhanallah, die sich beschweren, der Imam betet zu lang im Tarawih. Wieso? Weil sie unbedingt die Belohnung haben wollen, bis zum Ende da zu sein. Okay? Weil sie das wollen. Okay, wir sagen ihm, wenn du das möchtest, dann zwinge bitte deinen Wunsch nicht anderen Muslimen auf. Andere Muslime wollen lang beten, andere Muslime wollen kurz beten. Das heißt, der Imam betet einfach solange er kann oder will. Und die anderen können hinter ihm beten, solange sie wollen. Die können später kommen, bis zum Ende bleiben, vorher kommen, am Anfang kommen und dann vorher gehen, wie sie möchten. Ja? Aber nicht, dass man den Leuten sagt, der Imam betet zu lang, der Imam betet zu lang oder was nicht, was nicht beschwert. Das all dies, liebe Geschwister, gehört mit Sicherheit nicht. Und das gehört wirklich zu den Dingen, wo viele Menschen überhaupt keinen Respekt haben vor dem Imam der Moschee. Überhaupt keinen Respekt haben. Manche Menschen, die kommen sogar zum Imam vor dem Gebet und sagen, mach bitte nicht zu lang. Mach bitte nicht so lang, weil ich habe, wenn ich zu lang zu gut bin, ich Blut in meinem Kopf, habe ich schon gehört, dass jemand das gesagt hat, ja. Und das kann ich nicht lang zu gut sein. Ja, Barakallahu fik, sogar wenn du nicht zu gut machen willst, kannst du sitzend beten. Kein Problem. Tarawih, kein Problem. Aber wegen dir, so 30, 40 Leute, jetzt kurz beten? Also was ist was? Und das Problem ist, dass, sage ich euch ganz ehrlich, wenn der Imam jung ist zum Beispiel, und dann macht das eine ältere Person. Das heißt, die ältere Person, manchmal, die haben einfach keinen Anstand. Leider. Ja. Die bringen dann die andere Person in Bedrängnis. Ja. Oder wie dem auch sei. Also, liebe Geschwister, man muss wirklich ein bisschen lernen, wie man ein bisschen Respekt hat, sofort vor jemandem, der vorbetet. Oder schon gar nicht, gerade vor es anfängt. Ja. Ich sag ihm das vorher, vorm Gebet, einen Tag vorher, eine Woche vorher, diskutieren mit ihm. Aber nicht jetzt gerade, er hat sich vorbereitet auf das, was er auswendig vortragen möchte und sagt ihm, bitte mach kurz, mach lang, mach schnell und Allah ist musta'an. Und es gibt immer Leute, die wollen lang beten, immer Leute, die wollen kurz beten. Es gibt niemals, alle wollen gleich lang beten. Das gibt es nicht, ja. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns den Erfolg verleihen, dass wir immer das machen, was ihn zufriedenstellt, subhanahu wa ta'ala. Das ist das beste Beispiel, dass man nur Allah zufriedenstellen soll und nicht die Menschen, weil die Menschen, man kann sie niemals alle zufriedenstellen, ja. So, jetzt gibt es noch vielleicht ein, zwei Sachen. Und zwar, manche Leute, manche Imame von Moscheen, sie wollen unbedingt eine Khatma machen. Das heißt, einmal den Koran ganz gelesen haben im Tarawih. Okay? Das muss überhaupt nicht sein. Muss überhaupt nicht sein. Okay? Oder manche Leute wollen mehrere Khatmat lesen, also mehrmals den Koran durchlesen. Okay? Machen auch manche zwei, dreimal eine Moschee. Okay? Auch kein Problem. Aber es ist keine Pflicht und muss man überhaupt nicht machen. Und es gibt auch keine bestimmte Menge an Ayat oder Surah, die man lesen muss. In einer Nacht oder im Ramadan oder so. Das Wichtigste ist, dass Koran gelesen wird. Dass viel Koran gelesen wird. Okay? Und du musst auch nicht also den ganzen Koran von A bis Z lesen. Du kannst auch den Anfang lesen bis zur Hälfte. Und dann, wenn du nur den Anfang kennst, liest du den Anfang eben nochmal. Ja? All dies ist kein Problem. Und wenn der Imam nicht auswendig kann und er will vorbeten, dann kann er auch einen Koran in der Hand halten. Auch kein Problem. Auch überliefert aus der Zeit des Sahaba radiallahu anhu. Ja? Man darf also auch im freiwilligen Gebet aus dem Koran lesen. Das ist überhaupt kein Problem. Und das hat auch manchmal den Vorteil, dass wenn der Imam zum Beispiel nicht so gut auswendig kann, dann, weil ihr wisst, wenn ein Imam Fehler macht, das bringt die Leute aus dem Khushu' raus. Ja. Ja. Manche Leute beten im Ramadan vor, Imam, inshallah wenige, nicht viele, die machen, beten meinetwegen in den ersten 2-3 Wochen schnell einen Khatm, und dann, damit sie nämlich nach Mekka gehen können. Ja, ja, das gibt's alles, ja. Oder, ja, dann machen sie einen Ersatz-Imam in die Moschee, der dann aber nicht so gut lesen kann. All dies natürlich, liebe Geschwister, dass du hast als Imam eine Moschee eine Verpflichtung, und die Umrah ist keine Pflicht für dich, überhaupt keine Pflicht. Deswegen, man muss ein bisschen die Sachen abwägen. Ja. Wallahu a'lam. Dann machen wir kurz Pause und dann machen wir gleich weiter, inshallah. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Neues Kapitel, Babun fi Sunan al-Ratiba ma'al Fara'id. Jetzt geht es also um die Al-Ratiba. Al-Ratiba sind regelmäßige Gebete, freiwillige regelmäßige Gebete, die der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam immer verrichtet hat, regelmäßig verrichtet hat. Und bei manchen Imamen, wenn man diese Rawatib weglässt, dann ist man auch nicht mehr vertrauenswürdig, ja, weil der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat das immer gemacht, und wenn man das nicht macht oder niemals macht und nur 5 Gebete verrichtet, das weist darauf hin, dass man wenig Iman hat und nicht vernünftig ist in der Religion, ja. Und zweifellos kann man das sehen an den Menschen. Jemand, der gläubig ist, rechtschaffen ist, du wirst nicht finden, dass er nur 5 Gebete verrichtet pro Tag. Das gibt es nicht. Wallah, ich behaupte das jetzt einfach. Ich behaupte das, okay? Und diejenigen, die religiös sind und sich Allah subhanahu wa ta'ala nähern wollen und sich vorbereiten wollen auf Yawm al-Qiyamah, die werden ihre Gebete verrichten und noch freiwillig Gebete verrichten zusätzlich. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, das ist das beste Beispiel. Er ist derjenige, der sich am besten auf die Yawm al-Qiyamah vorbereitet hat. Und er hat diese Gebete verrichtet. Sallallahu alaihi wa sallam. Sunan al-Rawatib, das heißt die Rawatib, diese regelmäßigen freiwilligen Gebete, die täglich verrichtet werden, sind nach manchen Gelehrten 10 und nach manchen Gelehrten 12 Raka'at. Welche Raka'at sind das? Es sind zum einen 2 Raka'at vor dem Dhuhr-Gebet. Und genau hier sagen manche Gelehrte sogar 4 Raka'at vor dem Dhuhr-Gebet. Denn es gibt Hadithe, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam beschrieben ist, dass er jeden Tag 10 Raka'at gebetet hat. 2 vor Dhuhr, 2 nach Dhuhr, 2 nach Maghrib, 2 nach Isha und 2 vor Fajr. Das sind 10 Raka'at. Und in einer Überlieferung auch bei Tirmidhi, und der Hadith ist sahih, über Aisha radiallahu anha, dass der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam genau das gleiche hat erwähnt, aber sie hat gesagt, 4 Raka'at vor Dhuhr hat er verrichtet. Es gibt auch noch andere Beweise, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam 4 Raka'at vor Dhuhr verrichtet hat, nicht nur 2. Das heißt, man entweder macht immer regelmäßig 2 oder regelmäßig 4. Und wenn man regelmäßig 4 verrichtet, ist das besser, als wenn man nur 2 verrichtet. Und der Grund dafür ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam gesagt hat, wer täglich 12 freiwillige Raka'at verrichtet, dem baut Allah ein Haus im Paradies. Und das ist subhanallah eine einfache Sache. Man muss sich nur daran gewöhnen. Und jeder Muslim, der das verrichtet, weiß, dass es nicht schwer ist, alhamdulillah. Ebenso hat der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam gesagt, Rahimallahum ra'an salla abar arba'an qabla dhuhr. Möge Allah jemandem Rahma geben, jemandem barmherzig sein, der 4 Raka'at vor Dhuhr gebetet hat. Also nicht nur das Haus im Paradies bekommst du, sondern auch noch den Dua des Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Des Weiteren hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, das jetzt noch einmal, die Rawatib sind folgende. 4 oder 2 Raka'at vor Dhuhr. Und dann 2 Raka'at nach Dhuhr. Dann vor Asr und nach Asr gibt es keine Ratiba. Ja, das ist nicht diejenige Gebet, ist kein Gebet, was der Prophet immer verrichtet. Nach dem Maghrib gibt es 2 Raka'at. Und nach dem Isha gibt es 2 Raka'at. Und vor dem Fajr gibt es 2 Raka'at. Und alle diese Raka'at, liebe Geschwister, alle diese Raka'at, die wir erwähnt haben, werden verrichtet wann, zu welcher Zeit? Zur gleichen Zeit wie das Fard-Gebet. Das heißt, die 4 Raka'at vor Dhuhr oder 2 betest du erst, wenn die Dhuhr-Zeit eingetroffen ist. Und die 2 Raka'at nach Dhuhr betest du, solange die Dhuhr-Zeit noch da ist. Ja? Und nicht ausgelaufen ist. Es sei denn, du hast es verpasst, dann dürftest du es nachholen. wie wir gleich noch einmal sagen werden. Jetzt gibt es noch viel mehr freiwillige Gebete als diese Rawatib. Zum Beispiel hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, und das ist auch eine Sache, die man regelmäßig tun darf, ohne Probleme, und dafür belohnt wird, er sagt sallallahu alaihi wasallam, man hafaza ala arba'i raka'atin qabla al-dhuhri wa arba'in ba'daha hurrima ala al-nar. Wer darauf achtet, dass er jedes Mal 4 Raka'at vor Dhuhr betet und 4 Raka'at nach Dhuhr betet, für ihn ist das Feuer verboten. Oder al-nar, die Hölle, ist, der Hölle ist verboten worden, dass dieser Mensch da reingeht. Also dieser Mensch wird nicht in Jahannam reingehen, niemals. Ja? Deswegen, und das ist auch der Ausdruck, wer darauf achtet, dass er immer 4 betet vor, auf ihn, dort ist auch eine Regelmäßigkeit. Ja? Der Hadith ist sahih, der Hadith ist bei Abu Dawud und der Hadith ist ebenfalls bei An-Nasai. Ein weiterer Sache, und zwar ist ausdrücklich überliefert worden, in mehr als einem Hadith, dass man diese freiwilligen Gebete zu Hause verrichten soll, soweit es geht. Weil die besten Gebete, die man verrichtet, die Gebete zu Hause. Außer Fardgebet in der Moschee. Ein Beweis dafür ist der Hadith von Ibn Umar, radiallahu anhuma. Er sagte nämlich, dass der Prophet sallam vor Dhuhr 2 Rakat gebetet hat, nach Dhuhr 2 Rakat gebetet hat, nach Maghrib 2 Rakat zu Hause gebetet hat, sagte ausdrücklich, zu Hause gebetet hat. Und dann hat er 2 Rakat nach Isha zu Hause gebetet, sagt er. Und ebenso ist überliefert, dass er eben diese 2 Rakat Fajr auch gebetet hat, ohne dass ihn jemand sehen konnte. Offensichtlich ebenfalls zu Hause gebetet. Und bei Sahih Muslim ist überliefert über Aisha radiallahu anha, dass er, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, die 4 Rakat vor Dhuhr zu Hause gebetet hat. Und dann ging er zu den Menschen hinaus und dann hat er also mit ihnen Dhuhr gebetet. Und dann ist er nach Hause gegangen und hat wieder zu Hause 2 Rakat gebetet. Ja? Und deswegen die besten Gebete sind die Gebete von den Freiwilligen, die man zu Hause verrichtet. Ausnahmen natürlich, wenn wir reden über bestimmte Gebete wie Salat al-Kusuf und Salat al-Khusuf und die anderen Gebete wie Al-Eid, wobei es da 2 Ansichten gibt, ob Eid freiwillig ist oder Eid wajib ist. Ja? Oder zum Beispiel ein freiwilliger ist das Qa, wallahu ta'ala. Ja, und welche Hikma steckt dahinter, dass man Nafila zu Hause beten soll? Keine Riya. Riya ist die kleine Form von Schirk. Das heißt, man betet dann zu Hause, keiner kann einen sehen. Man macht es nur für Allah subhanahu wa ta'ala. Niemals kann es sein, dass man macht für jemand, für einen Menschen. Kann niemals passieren. Es kann niemals passieren, dass man denkt, dass man was Besonderes ist, weil die anderen Menschen beten das nicht. Jeder betet zu Hause und man sieht sich gegenseitig nicht. Und es führt auch dazu, dass man mehr Khushu'a hat. Ja? Weil man sich konzentriert zu Hause auf das Gebet nur für Allah subhanahu wa ta'ala. Und ebenso, dass zu Hause der Shaitan das Haus meidet. Und der Shaitan meidet Häuser, in denen Allahs viel gedacht wird, zweifellos. Und ebenso sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. Verrichtet einen Teil eurer Gebete zu Hause. Und macht sie nicht zu Gräbern. Ja. Und diesem hat jetzt keinen Beweis für jemanden, der sagt, dass man freiwillige Gebete zu Hause verrichten darf. Ja. Sondern dieses Gebet. Und hier geht es um die freiwilligen Gebete, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam in unmissverständlichen anderen Hadithen uns mitgeteilt hat. Von diesen 12 Raka'at, Rawatib, sind die 2 von vor dem Fajr diejenigen, auf die man am meisten achten sollte. Auf die man am meisten achten sollte. Denn der Aisha radiallahu anha sagte, لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. Es gibt kein freiwilliges Gebet, auf das der Prophet sallallahu alaihi wasallam am meisten geachtet hat, oder mehr geachtet hat, als die beiden Rak'at vor dem Fajr-Gebet. Und der Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim. Und dann sagte er ebenfalls, sallallahu alaihi wa alaihi wasallam, der Hadith ist bei Muslim und bei Tirmidhi, Rak'at al-Fajr khayrun min ad-dunya wa ma fiha. Die beiden Rak'at vor dem Fajr-Gebet sind besser als Ad-Dunya und alles, was es darin gibt. Und der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam hat diese zwei Rekaat vor dem Fajr immer verrichtet, egal ob er sesshaft war oder ob er ein Musafir war, auf Reise war. Immer verrichtet. Wie das Witr-Gebet, nur diese beiden Gebete, hat er freiwilligen Gebet, hat er immer verrichtet. Ja. Nur das Witr-Gebet und das Fajr, das freiwillige Gebet vor dem Fajr-Gebet. Und dann gibt es einen Hadith, der ist unter anderem bei Abu Dawud überliefert, und zwar Abdullah ibn Umar radiallahu anhu betete mit anderen Muslimen so nach der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, viel später verrichtete er mit einigen Muslimen entweder das Dhuhr, Asr oder Isha Gebet, ein Gebet mit vier Rakaat. Und dann nach dem Gebet sie waren auf Reise, sie haben zwei Rakaat nur gebetet. Okay? Und nach dem Gebet sind manche aufgestanden und haben freiwillig gebetet. Und dann hat er gefragt, was beten die Leute? Und sagten sie, Yusabbihun. Yusabbihun heißt nicht nur Lobpreisen, sondern auch freiwillige Gebete verrichten oder beten allgemein. Tasbih heißt auch das Beten. Ja? Haben sie gesagt, sie beten ihre freiwilligen Gebete. Und dann sagte er, radiallahu anhu radha, لو كنت مسبحا لأتممت. Wenn ich freiwillige Gebete verrichten will, vor und nach dem Fardgebet, dann hätte ich nicht zwei Rakat Gebet, sondern vier. Also das Fardgebet. Weil der Sinn von dem Reisegebet ist doch, dass du, Alhamdulillah, anstatt vier Rakat Fard betest du zwei, damit es gekürzt ist. Ja? Und dann lässt du die freiwilligen Gebete vorher und nachher weg. Ja? Wenn du also irgendetwas mehr machen wolltest, vom logischen Standpunkt, ja, dann würdest du dir erstmal das Fardgebet erfüllen, mehr machen, als dass du freiwillige Gebete verrichtest, die ja weggelassen worden sind, weil du auf der Reise bist, Alhamdulillah. Ja. Also macht keinen Sinn. Und dann sagte er zu der Person, die es ihm mitgeteilt hat, mein Freund oder mein Bruder, ich habe mit dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam und hatten zwei Rakat gebetet. Und hat vorher und nachher nichts gebetet. Und ich habe mit Abu Bakr zusammen und hat das gleiche gemacht. Mit Umar zusammen, mit Uthman zusammen, alle haben das so gemacht. Ja, radiallahu anhum wa arda. Ja. Dann, was liest man in diesen Rakaat? Überliefert es, liebe Geschwister, dass man in den zwei Rakaat vor dem Fajr-Gebet liest man in der ersten Rakaat قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ und in der zweiten Rakaat قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد. Ja. In der ersten Rakaat قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ und in der zweiten Rakaat قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد. Und das gleiche in den zwei Rakaat nach dem Maghrib-Gebet. In der ersten Rakaat قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ in der zweiten Raka'a, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد. Wenn man, es gibt auch noch eine andere Möglichkeit, und zwar in den zwei Raka'at vor dem Fajr, hat man auch die Möglichkeit, den Vers aus Surat al-Baqarah zu lesen, قُلُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا, Vers 136 von Surat al-Baqarah. Und in der zweiten Raka'a, قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْ إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ, Vers 64 von Surat Ali Imran. Auch dies ist überliefert. Und der Grund ist, der Beweis dafür ist, dass Abdullah ibn Mas'ud überliefert worden bei Al-Bayhaqi, bei Al-Tirmidhi und bei Hadith Hassan. Er sagte, مَا أُحْصِي مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الرَّكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَفِي الرَّكَعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. Ich kann nicht mehr ich kann nicht mehr nachzählen, ja, oder ich kann es nicht mehr zählen, wie oft ich gehört habe, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam in den zwei Rakaat nach dem Maghrib und den zwei Rakaat vor Fajr in der ersten Rakaat قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ gelesen hat und in der zweiten Rakaat قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. Das heißt, er hat so oft gemacht, dass er nicht mehr zählen konnte. Ja. Das heißt, immer hat er das gemacht, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ja. Dann, liebe Geschwister, wenn jetzt dir ein Gebet, angenommen, du hast eine Ratiba verpasst. Du hast ein freiwilliges Gebet von den Rawatib verpasst. Zum Beispiel das Fajr, die zwei Rakat vor Fajr. Du hast sie verpasst. Zum Beispiel, du bist zu spät aufgestanden, gehst in die Moschee und die beten schon fort. Oder du bist aufgewacht, spät aufgewacht und es ist keine Zeit mehr, du musst fort beten. Ja, weil noch 5 Minuten, dann geht die Sonne auf zum Beispiel. Oder du stehst auf und die Sonne ist schon aufgegangen. hast auch dein freiwilliges Gebet verpasst. Und Fard hast auch verpasst, natürlich beides. Ja. Was macht man in diesem Fall? Wir wissen, dass Qais ibn Amr, radiallahu anhu, sagte, خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقيمت الصلاة فصليت معهم الصبح ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم فوجدني أصلي فقال مهلا يا قيس الصلاتان معا قلت يا رسول الله إني لم أكن ركعت ركعتي الفجر قال فلا إذن قيس بن عمرو sagte der Gesandte Allah صلى الله عليه وسلم kam zu uns zum Gebet. Und dann haben wir mit ihm das Fajr-Gebet, das Subh-Gebet verrichtet. Dann ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam also anscheinend von seinem Gebetsplatz weggegangen und hat mich gesehen, dass ich zwei Rakat bete. Hat mich gesehen, dass ich bete, nach dem Fajr-Gebet. Und dann sagt er sallallahu alaihi wasallam, also Qais, was betest du? Betest du etwa zwei Gebete hintereinander? Warum betest du nochmal? Und sagt er, ja Rasulallah, die zwei Raka'at vor dem Fajr-Gebet habe ich noch nicht gebetet gehabt. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, okay, dann ist es in Ordnung. Okay, dann ist das in Ordnung. Und dieser Hadith ist bei Tirmidhi, Abu Dawud und Al-Albani sagt, Hadith ist sahih. Und dieser Hadith, sagen die Gelehrten, bedeutet, wenn du deine zwei Raka'at vom Fajr verpasst hast, darfst du diese zwei Raka'at nachholen nach dem Fajr-Gebet. Direkt danach. Und die zweite Ansicht ist, genauso unproblematisch, du kannst die zwei Rakat nachholen, nachdem die Sonne aufgegangen ist. Beides ist in Ordnung. Ja? Weil der Prophet hat gesagt, okay, dann ist es in Ordnung, dass du es nach dieser Zeit nachholst. Weil eigentlich nach Fajr beginnt die verbotene Zeit. Ja? Aber diese zwei Rakat vor Fajr darfst du zu diesem Zeitpunkt nachholen. Ja? Man hat die Wahl. Ja? Also sagen, viele Muhakkikun. Ja, Sheikh al-Shinqita, Hafizullah, sagt, Sheikh al-Uthaymin und Sheikh al-Albani, alle sagten, dies ist, also man absolut die Wahl hat. Man kann es vor dem Sonnenaufgang verrichten oder erst dann danach. Ja. Was ist der Beweis dafür, dass man die zwei Rakat auch danach noch nachholen darf? Ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam eines Tages mit den Sahaba zusammen war und sie auf der Reise und sie haben das Fajr-Gebet verschlafen. Und er ist aufgewacht, nachdem die Sonne schon oben stand. Und dann haben sie, was haben sie gemacht? Sie haben erst das freiwillige Gebet gebetet, Sunna gebetet, und danach haben sie Fard gebetet. Ja. Deswegen, man darf also das nachholen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte das gleiche in Bezug auf Witr-Gebete. Er sagte, man nama anil Witri au nasiyahu, fal yusallihi idha asbaha au dhakar. Wer sein Witr-Gebet verschlafen hat oder vergessen hat, der soll es beten, sobald er aufwacht oder sich daran erinnert. Witr-Gebet das nachholen. Nur beim Witr-Gebet, wie holt man das Witr-Gebet nach? Wir haben gesagt, wenn man Witr-Gebet am Tag nachholt, man betet nicht eine Raka'a, sondern zwei. Oder wenn man drei betet, man betet nicht drei, sondern vier. Immer gerade Zahl. Nicht fünf, sondern sechs. Ja? Und wie betet man dieses Gebet? Ganz normal. Nicht laut lesen. Man liest leise. Man macht kein Dua al-Qunut. Ganz normal, 2-2-2 Raka'at, bis man so viel gebetet hat, wie man normalerweise betet, plus 1. Es gibt auch noch andere Hadithe, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat, zum Beispiel bei Sahih Muslim und bei Al-Bukhari, hat er einmal die 2 Raka'at vor Dhuhr verpasst, und dann hat er sie nachgeholt, nach Asr nachgeholt. Er war beschäftigt, und erst nach Asr hat er zwei Raka'at gebetet, Sunnah, von vor Fajr, von vor Dhuhr. Ja? Und deswegen sagen wir aus Qiyas, man darf alle Nawafil, Rawatib meine ich jetzt, nachholen. Alle. Darf man nachholen. Ja? Und liebe Geschwister, diese Rawatib sind also Sachen, auf die man regelmäßig immer achten sollte. Und wie Abdullah ibn Umar gesagt hat, er hat diesen Vers auch als Beweis genommen, dass man auf der Reise nur zwei Rakat betet, das Fardgebet, wenn es vier waren, und dass man die Nafile vorher und nachher weglässt, sagte er auf Begründung, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Für euch ist im Gesandten Allahs ein schönes Beispiel für jeden, der nach Allah strebt und den jüngsten Tag und Allahs viel gedenkt. Wer also sich wünscht, am jüngsten Tag erfolgreich zu sein, sollte sich einfach an das halten, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gebetet hat. Nichts wegnehmen und nichts hinzufügen. Und man sagt, oder wir wissen aus authentischen Hadithen, dass Yawm al-Qiyamah, wenn die Fard-Gebete nicht vollständig waren und man Fehler gemacht hat oder ein Gebet vergessen hatte oder irgendetwas, dass diese Gebete, diese Lücken werden aufgefüllt durch die freiwilligen Gebete. Allah subhanahu wa ta'ala fragt die Engel, wenn man bestimmte Fard-Gebete nicht richtig verrichtet hat oder vergessen hat, zum Beispiel, fragt er, hat mein Diener freiwillig Gebete verrichtet? Wenn sie sagen, ja, sagen sie, okay, dann nimmt die freiwilligen Gebete und macht sie an die Stelle der Fard-Gebete. Alhamdulillah. Ja? Und deswegen, nur der Vernünftige ist derjenige, der freiwillige Gebete verrichtet. Oder jemand, der freiwillige verrichtet, ist ein vernünftiger Mensch. Und jemand, der sie nicht verrichtet, ist ein unvernünftiger Mensch. Zweifellos. Und wie wir sehen, wie wir gelernt haben, zu jedem Fard, egal ob Hajj oder Umrah oder Siyam oder Salah, es gibt immer freiwillige Sachen dafür. Es gibt immer Nafila, aber Alhamdulillah. Ja? Zakat das gleiche, ja. Ja. Und der Grund ist, wallahu a'lam, dass wir also noch mehr Möglichkeit haben, Hasanat zu machen, Alhamdulillah. Und damit Allah subhanahu wa ta'ala uns die Möglichkeit gibt, vieles zu tun, so weit wir möchten. Manche Menschen können viel beten, manche Menschen sind reich, können viel Sadaqa geben, können Moscheen bauen. Manche Menschen beneiden andere. Sie sagen zum Beispiel, Mashallah, der ist so reich, der kann die Moschee bauen. Okay, das ist schön. Aber weil Allah ihm diesen Rizq gegeben hat, kann er es tun. Das heißt, die Gunsterweisung geht auf Allah zurück. Okay? Und er soll Allah danken, dass er das bekommen hat von Allah subhanahu wa ta'ala und es deswegen hergeben kann. Und andere Leute, die beneiden wir, im positiven Beneiden gemeint, dass sie viel beten und nachts beten. Und andere fasten, subhanallah, jeden zweiten Tag sogar. Manche sogar im Sommer in Europa. Ja? Solche Leute beneiden wir im Sinne von Ribta. Das heißt, wir wünschen uns, dass wir inshallah eines Tages genauso gut sind wie sie. Ja? Und Allah subhanahu wa ta'ala öffnet jedem, wie er kann. Manche Leute lesen Koran viel. Manche Leute, zum Beispiel Abdullah bin Mas'ud, radiallahu anhu, man hat zu ihm gesagt, warum, wir merken, du fastest sehr wenig, haben sie zu ihm gesagt. Ja? Und da hat er gesagt, das stimmt, ich faste wenig, weil ich habe gemerkt, sagte Abdullah bin Mas'ud, wenn ich viel faste, dann werde ich schwach und müde und da kann ich nicht viel Koran lesen, sagte er. Ja? Und deswegen, und er war ein Muqri, er war einer der großen Qurra, der Koranleser des Propheten, oder die Koran auswendig kannten und auch der Koran gelehrt haben, der Koranlehrer. Ja, es gibt noch eine Angelegenheit, liebe Geschwister, die habe ich, glaube ich, vorhin unterschlagen. Und zwar geht es um, wenn man 4 Rakaat betet vor dem Dhuhr-Gebet. Soll man die 2 verrichten oder betet man sie, und das gleiche vor dem Asr-Gebet, oder betet man sie 4 auf einmal, und wenn man sie 4 auf einmal verrichtet, betet man dann mit Tashahud nach den ersten 2 Rakaat oder betet man ohne Tashahud nach den ersten 4 Rakaat? Ja, 4 Rakaat, mit oder ohne, jetzt, darüber reden wir jetzt. Zunächst einmal, es gibt ein Hadith von Abu Ayyub al-Ansari, radiallahu anhu arda, und dieser Hadith ist daif. Ja? Und wir erwähnen ihn, nur damit, wenn jemand mal irgendwo hingeht und jemand sagt das als Beweis, dann wissen wir, der Hadith ist nicht sahih. Okay? Dieser Hadith steht drin, an den Nabiya sallallahu alaihi wa sallam, kann der Nabiya sallallahu alaihi wa sallam, yusalli qabla dhuhri arba'an la yafsilu baynahunna bitaslim. Und zwar, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam vor dem Dhuhr-Gebet 4 Rakaat gebet hat, ohne Taslim dazwischen. Das heißt, 4 auf einmal verrichtet. Und dieser Hadith ist bei Imam Ahmed im Musnad, bei Abu Dawud, und der Hadith, Al-Albani, rahimahullah, sagt, der Hadith ist daif. Das ist auch bei Ibn Majah. Und so wissen wir, wenn ein Hadith in diesen Sunan-Büchern ist, heißt, es muss nicht sahih sein. Okay. Dann gibt es aber einen anderen Hadith. Und zwar, wir haben doch vorhin gelesen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam vor dem Dhuhr-Gebet auch manchmal 4 Rakaat gebetet hat. Deswegen sagen viele Gelehrten, dass wenn man 4 Rakaat auf einmal betet, ist es unproblematisch. Es ist unproblematisch. Weil die offensichtliche Bedeutung von diesem Hadith von Aisha war das, und zwar, dass er 4 Rakaat vor dem Dhuhr zu Hause gebetet hat, ja, bevor er in die Moschee gegangen ist, Sie hat nicht gesagt, er hat zwei gebetet, dann Salam, dann zwei gebetet, sondern sie hat vier gebetet. Und die offensichtliche Bedeutung ist, dass man es auch machen darf. Man darf vier Gebete, vier Rakat zusammen verrichten. Das ist Punkt Nummer eins. Das darf man. Punkt Nummer zwei. Macht man Tashahud oder macht man keinen Tashahud? Es gibt eine Überlieferung, und zwar über Ali radiallahu anhu arda, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam folgendes betete: Wa arba'an qabla al-asri yafsilu bayna kulli raka'atayn bit-taslim ala al-mala'ikati al-muqarrabin. Und zwar betete er auch vier Raka'at vor dem Asr, und dann sagte er über diese vier Raka'at, wie man sie betet. Er betete zwei und sagte zwischen diesen vier Raka'at, nach den zwei sagte er Salam zu den Engeln. Salam zu den nahestehenden Engeln. Und dieser Hadith ist sahih bei Tirmidhi, An-Nasa'i, Ibn Majah und Ibn Khuzaima. Und dieser Hadith ist zweideutig. Dieser Hadith ist zweideutig. Das heißt, man kann daraus verstehen, dass man sagt, Assalamu alaikum wa rahmatullah, was der Salam auf die Engel, weil wenn man Salam sagt, sagt man Salam zu den Geschwistern rechts, und können auch sein, dass Engel da rechts sind, die auf jeden Fall rechts ein Engel bei jedem Menschen von uns. Und die zweite Bedeutung ist, dass man sagt, At-tahiyyatu lillah, السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. Und man sagt السلام, السلام auch auf wen? Auf die rechtschaffenen Diener Allahs. Und damit sind auch die Engel gemeint. Okay? Und deswegen sagen manche Gelehrte, gemeint ist damit, dass man zwei Rakat betet und Tashahud sagt und dann aufsteht, weiter betet, das heißt wie Dhuhr-Gebet. Ja? Und manche Gelehrte sagen, nein, die vier Raka'at betet man zusammen und Salam ganz am Ende. Ja? Und aufgrund des Hadith, die zweite Bedeutung ist, dass man zwei Raka'at betet, Assalamu alaikum wa rahmatullah, und zwei Raka'at betet, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Das heißt, man hat praktisch drei Möglichkeiten, dass man die vier Raka'at vor dem Dhuhr betet. Noch einmal, entweder man betet zwei und dann nochmal zwei, oder man betet vier auf einmal, entweder mit Tashahud oder ohne Tashahud. Diese Möglichkeiten, drei Möglichkeiten hat man. Was ist die beste Möglichkeit von diesen allen Möglichkeiten? Die beste Möglichkeit von allen diesen Möglichkeiten ist zweifellos, dass man zwei Rakat betet, Salam macht und danach zwei Rakat betet. Warum? Weil Abdullah ibn Umar radiallahu anhu gesagt hat, dass er sagte, Salatul Layli wa Nahari Mathna Mathna. Das Nachtgebet und das Gebet am Tag werden in zwei Rakat-Abschnitten verrichtet. 2, 2, 2. Und dieser Hadith, da gibt es manche Gelehrte, die sagen, dass es auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Also da ist man sich nicht einig. Ist das die Aussage vom Propheten sallallahu alaihi wasallam? Oder ist das die Aussage von Abdullah ibn Umar? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat zweifellos gesagt, dass das Nachtgebet in zwei Rakat-Abschnitten verrichtet wird. Und aber das heißt Salatul Layli Mathna Mathna. Und dieser Satz, Salatul Layli wal Nahari, und das Gebet auch am Tag, wird in zwei Abschnitten verrichtet. Manche Gelehrte sagen, es ist die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, und viele haben bevorzugt, dass das nicht die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist, sondern dass es die Aussage ist von Abdullah ibn Umar. Und in beiden Fällen, liebe Geschwister, in beiden Fällen, mit Abdullah ibn Umar, gehen wir davon aus, dass er etwas macht, was inshallah richtig ist, ja, weil er sich ausgekannt hat, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Gebete verrichtet hat. Und deswegen, auf jeden Fall beten wir, wenn wir zwei Abschnitte beten, dann ist es auf jeden Fall in Ordnung. Und wenn man vier betet, ist es auch in Ordnung. Deswegen das Stärkste ist, dass man zwwei betet und dann zwei. Und die zweitstärkste Ansicht ist, dass man vier Rakat betet ohne Tashahud. Und dann die dritte Ansicht ist, dass man vier Rakat betet mit Tashahud. Wallahu ta'ala, a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.